FM 4. Laboom Deluxe. Willkommen bei FM4 Laboom Deluxe. Am Mikrofon Sebastian Schlachter und ich habe heute wieder haufenweise Musik für euch im Gepäck. Nicht nur aus der eigenen Tasche, nein, es gibt auch DJs zu Besuch. Nämlich von den Gipfelsessions, die ihr in Saisonstart haben, DJ Audive, Markovic und Freund der Berge. Ich werde auch mal kurz mit Dominik, dem Head der ganzen Gipfelsessions Posse, quatschen. Mal schauen, was da so abgeht bei ihnen. Außerdem gibt es ein super cooles Back-to-Back-Set von Mono Kima und Anders aus Salzburg. Yo, das steht am Programm. Ihr könnt das alles nachlesen auf fm4orf.at. The world belongs to the youth. Our job is to seize that and to make the world more humane. And wherever we find injustice and tyranny, we must stamp it. We must kill it. We have to consider ourselves as the authors of new justice. That has to be the role of any person who considers himself revolutionary. FM4, La Bombe du Luxe. FM4 La Boom Deluxe. Weil es ja praktisch schon Weihnachten ist, habe ich jetzt auch noch 3 weihnachtliche Tipps für euch. Alle 3 finden morgen, den 20. Dezember statt. Und zwar Joyce Muniz im Wohnzimmer. Im Sass Music legt sie gemeinsam mit Nick Hanzo auf. Das Ganze ab 23 Uhr. In Salzburg im M32 auf dem Mönchsberg oben gibt es House Music, presented von Wiz Junior und DJ Roar. Das Ganze heißt Bussi Baba, startet um 21.30 Uhr. Und das Highlight für morgen ist im Radio. Das heißt FM4 Most Wanted mit Christian Davidek. Tune in, bleibt dran, geht feiern, tanzt ab. Heute im Programm noch die Gipfelsessions und aus Salzburg Mono Kima Back to Back mit Anders. Jawohl. Yeah. just like your mother used to make. La Boom Deluxe. FM4ORF.at/dance. Whether you are from Jersey or Detroit. Detroit, Tokyo to Kinshasa, we share the same. as I gaze upon you, I am overwhelmed at the fact that beauty is an insufficient phrase to describe you. Yes. You are the definition of pure perfection.